Laut der südkoreanischen Internetzeitung Tongilus eröffneten die Vertreter und Aktivisten der Bürger- und Gesellschaftsorganisationen aus allen Teilen Südkoreas am 4. Mai in Songju vom Bezirk Nordgyeongsang eine Friedensversammlung und veröffentlichten einen Plan für intensive Aktivitäten für die Verhinderung der Stationierung vom amerikanischen Raketenabwehrsystem SAT.